Zu meinem 70. Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes legten die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Werktätigen aller Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler an den Bronzestatuen der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe, Sträuße und einzelne Blumen nieder. Vor ihren Bronzestatuen auf dem Hügel Mansude lag ein Blumenkorb im Namen vom verehrten Genossen Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee. Es wurden im Namen der Partei, Militär- und Marktorgane, der gesellschaftlichen Organisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, der Truppen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, sowie der Organe, Betriebe, Fabriken und Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang die Blumenkörbe, Sträuße und einzelnen Blumen niedergelegt. Die Teilnehmer verbeugten sich ehrerbietig vor den Bronzestatuen der großen Menschen. Auch an den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Pyongyang und anderen Orten des Landes wurden im Namen der Truppen der Volksarmee, der Organe, Betriebe und der weiteren Blumenkörbe, Sträuße und einzelne Blumen niedergelegt.